Kapitel 37. Einfache Schritte, um zu glauben. Hier sind ein paar einfache und praktische Schritte, die dir helfen werden auf deinem Weg des Glaubens. 1. Verstehe, dass Unglaube böse ist. In Hebräer 3,12 heißt es: Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. 2. Sei ehrlich. Mach dir nicht selber etwas vor und handle, als würdest du glauben, wenn du es gar nicht tust. Als ich auf meiner Reise mit Gott ihm gegenüber ehrlich war, hat er mich voller Gnade und Liebe in die Lage versetzt, ihm uneingeschränkt für Wohlstand und seine übernatürliche Versorgung vertrauen zu können. 3. Sinne nach über das Wort Gottes. Sinne über die Verheißungen nach, die in diesem Buch stehen. Sinne nach über Matthäus 6, es. Mös 8, Psalm 112, 2-3 und über viele andere wunderbare Verheißungen, in denen es um Gottes Versorgung geht. 4. Trifft den festen Entschluss, alles zu glauben, was Gott sagt. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. Es geht nicht um ein Gefühl. Als ich noch sehr jung war, habe ich einen großen, knallgelben Zettel genommen und in großen, schwarzen Buchstaben geschrieben: Wenn Gott es sagt, glaube ich es, und damit ist die Sache für mich erledigt. 5. Bekenne täglich und den ganzen Tag hindurch das, was du glaubst. Das Wort Gottes hat kreative Kraft. Öffne deinen Mund und sprich aus, was du glaubst. 6. Glaube und bekenne die Wahrheit und nicht die Tatsachen. Alles, was Gott sagt, ist wahr. Du schaust vielleicht auf die Umstände und sagst: Aber ich bin nicht reich. Aber ich habe nicht viel. Hör auf die Tatsachen zu schauen und sie zu bekennen. Fang an, die Wahrheit zu bekennen. Die Tatsachen schreien dir vielleicht direkt ins Gesicht: Du bist arm. Du bist arm. Du bist arm. Du musst eine Entscheidung treffen, dass alles, was Gott sagt, die Wahrheit ist. Es ist eine Tatsache, dass Menschen gemäß den Naturgesetzen nicht auf dem Wasser gehen können. Die Wahrheit ist, dass Petrus auf dem Wasser ging, weil Jesus ihm sagte, er solle auf dem Wasser zu ihm kommen. Und als Petrus dann die Entscheidung traf, der Wahrheit und nicht den Fakten der Naturgesetze zu glauben, trug ihn das Wasser. 7. Sage dich los von Zweifeln. Die Bibel sagt, dass wir, wenn wir zweifeln, nichts von Gott empfangen können. Triff gleich jetzt eine Entscheidung und erkläre: Ich sage mich los von jeglichem Zweifel in meinem Leben. Ich möchte dieses Kapitel mit ein paar wichtigen Fragen abschließen: Wie möchtest du dein Leben leben? Möchtest du auf deine eigene Kraft vertrauen? Möchtest du auf deine Weisheit, Klugheit und Fähigkeit vertrauen? Oder möchtest du ein Leben im Glauben leben und ihm vertrauen, dass er dich übernatürlich versorgt?